Hallo, meine lieben Freunde! 10 Videos haben wir aufgenommen und beim 11. Video sind wir. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich, was wir hier alles schaffen. Jetzt möchte ich etwas sagen, was mir eigentlich schon lange am Herzen brennt. Und schreibe ich es euch mal nieder und dann möchte ich euch ein bisschen darüber etwas erklären. Und zwar Freiheit. Versus Recht. Freiheit versus Recht. Und ich erkläre euch, was ich hierzu mitteilen möchte. Zuerst gebe ich einen Bibelvers hierher. Der Bibelvers ist Römer 3, Vers 4. Römer Kapitel 3 und Vers 4. Ich lese euch diesen Bibelvers vor und dann werde ich euch die Sache hier etwas schön erklären, okay? Hier steht Folgendes geschrieben. Das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, als die Wahrheit, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechte. Okay? Schau mal, was die Bibel uns hier ganz klipp und klar sagt. Die Bibel sagt uns Folgendes, dass Gott ist wahrhaftig, also Gott ist die Wahrheit und jeder Mensch ist aber ein Lügner. Und dann möchte ich dir etwas sagen, was mir seit langer Zeit am Herzen brennt. Viele Christen, die verstehen den Unterschied nicht zwischen Recht und Freiheit. Freiheit hast du, Recht hast du nicht. Und ich werde das erklären. Gott gibt dir die Freiheit, der Lüge zu glauben. Aber Gott gibt dir nicht das Recht, der Lüge zu glauben. Du hast das Recht nicht, Gott in Frage zu stellen. Moment, Reinhard, ich habe das Recht nicht, Gott in Frage zu stellen? Nein, hast du nicht. Als Christ nicht. Als Nicht-Christ ist das eine andere Sache. Warum hast du das Recht nicht als Nicht-Christ? Und das verstehen so wenige Menschen. Wenn du mal ergriffen hast in deinem Herzen, dass Freiheit und Recht zwei verschiedene Dinge sind, Gott hat dir den freien Willen gegeben und mit dem freien Willen hat er dir auch viele Freiheiten gegeben. Nur weil er dir die Freiheit gibt, heißt das noch lange nicht, dass du das Recht hast. Warum? Eines Tages wirst du vor deinem Schöpfer Rechenschaft ablegen. Kein Christ braucht vor Gott Rechenschaft ablegen, betreffs Himmel oder Hölle. Dieses Gericht haben wir bereits hinter uns. In dem Augenblick, wo wir Jesus Christus als Opferlamm angenommen haben, in dem Augenblick, wo wir das vollbrachte Werk des Kreuzes ergriffen haben, ist die Sache ein für alle Mal erledigt. Wir brauchen nicht mehr vor dem großen weißen Gerichtsthron erscheinen und wir werden vor diesem Gericht, sind wir bereits durch. Weil Jesus ist bereits unser Opfer, alles ist erledigt, ich komme in den Himmel. Aber die Bibel sagt uns in mehreren Bibelstellen, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Vor dem Richterstuhl Jesus Christus. Und da müssen wir Rechenschaft abgeben für unser Leben. Für die Dinge, die wir getan haben im Fleisch, wie es der Paulus so schön nennt im 1. Korinther im 5. Kapitel. Oder für die Dinge, die wir in diesem Leben getan haben. Fleisch hier bedeutet ja nicht unsere sündige Natur, sondern einfach unser Leben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe jeden einzelnen Bibelvers herausgenommen, wo im Urtext im Griechischen das Wort Fleisch vorkommt. Habe ich mir alle rausgeschrieben. Und da habe ich Folgendes entdeckt, dass dieses Wort Fleisch im Urtext sehr wechselweise verwendet wird. Einmal steht es ganz einfach für Körper, ein anderes Mal steht es für sündhaftes Wesen, ein anderes steht es einfach für das Leben hier auf dieser Erde. Es ist nicht immer das Gleiche. Es bedeutet verschiedene Dinge, je nachdem vom Kontext. Und von dem her, wenn die Bibel sagt, dass wir eines Tages Rechenschaft geben müssen für das, was wir in unserem Fleisch getan haben, dann sagt die Bibel, dass wir eines Tages Rechenschaft schuldig sind für das, was wir in unserem Leben getan haben. Und wenn wir in unserem Leben Freiheit genommen haben, die wir auch bekommen haben, gegen das, was wir eigentlich uns als Recht herausgenommen haben, das wir nicht hatten, dann werden wir für diese Dinge Rechenschaft ablegen. Und die Bibel sagt im Himmel, eines Tages vor diesem Richterstuhl Jesu Christi, da wird es auch Lohn verteilt werden. Wie ist das jetzt mit Recht und Freiheit? Zum Beispiel, Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für mich. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber er ist nicht nur am Kreuz für mich gestorben, dass ich in den Himmel komme. Das ist ja die gefährliche Sache, zu glauben. Nicht nur. Auch, aber nicht nur. Jesus Christus starb für mich aus anderen Gründen noch dazu. Schau mal hier, was hier geschrieben steht. 2. Korinther 5, Vers 15. Einer starb für alle, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie gestorben ist. Das heißt, wenn Jesus Christus für dich gestorben ist, damit du aufhörst, für dich zu leben, hast du nicht mehr das Recht, für dich selbst zu leben. Aber er lasst dir die Freiheit. Nur eines Tages wird abgerechnet, das musst du dir wissen. Schau mal, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sind nicht erkauft worden mit vergänglichem Gold und Silber, sondern mit dem kostbaren Blut Jesus Christus. In dem Augenblick, wo ich mir etwas kaufe, wer ist der Besitzer? Ich. Es gab einen Besitzerwechsel in dem Augenblick, wo ich bezahlt habe. Wenn ich mir, nehmen wir an mal, unser Daniel hat ein Auto und der will das Auto verkaufen. Und Daniel sagt, Reinhard, mein Auto will ich verkaufen, möchtest du es mir abkaufen? Und ich sage, ja, ich kaufe es dir ab und wir kommen überein um einen bestimmten Preis. Und dann machen wir den Preis, ich bezahle. In dem Augenblick, wo ich bezahlt habe, ist er nicht mehr Besitzer des Autos. Der kann nicht einfach wegfahren mit dem Auto, wie er möchte. Ja, natürlich bei uns schon, weil wir leben so, jeder kann jedes Auto nehmen, die Schlüssel hängen dort, keiner fragt, nimm einen Schlüssel und fahr halt. Weil wir leben halt so, was mein ist, ist unser und was dein ist auch unser. Ich liebe diese Art zu leben. Ist nicht für alle sehr einfach und hat auch sehr viele Herausforderungen. Aber nehmen wir mal an, im ganz normalen alltäglichen Leben, in dem Augenblick, wo die Bezahlung stattgefunden hat, hat Daniel das Recht verloren, das Auto zu verwenden. Das kann er nicht mehr verwenden. Das ist mein Auto, ich bin Besitzer. Als Besitzer unseres Lebens dürfen nicht mehr wir uns selbst sehen. Wir sind nicht mehr Besitzer unseres Lebens, denn wir haben nicht bezahlt für uns selbst. Jesus Christus hat am Kreuz bezahlt, er hat uns ja für sich erkauft. Viele Menschen verstehen das nicht, dass die absolut erste Priorität eines Christen ist, ihm zu gehören. Wir wollen immer unsere Segnungen erlangen, unser verheißenes Land hineingehen. Hör zu, deine Urbestimmung im Leben ist, dass du jetzt Eigentum Jesu Christi bist und als solches lebst. Er hat dich für sich als Eigentum erkauft. Das ist die Urbestimmung. Reinhard, ich will in meine Bestimmung hineinkommen. Ja, deine Bestimmung ist, dass du Jesus gehörst. Reinhard, ich will ähnlich in meine Berufung kommen. Ganz einfach. Deine Berufung ist, du gehörst nicht mehr dir. Das ist deine Hauptberufung. Deine Hauptberufung, deine Hauptbestimmung ist nicht, was du tust, wann du tust, wo du tust, Lobpreisleiter, Prediger, Prophet, Lehrer, alles das sind nicht deine Hauptberufungen. Deine Hauptberufung, mein lieber Freund, wenn du Christ bist, ist jetzt eine Person. Du gehörst dieser Person. Diese Person hat gekauft und bezahlt. Sie hat dich gekauft. Da sie dich gekauft hat, hast du jetzt das Recht verloren, gewisse Entscheidungen zu tun. Du hast zum Beispiel, ein Christ hat absolut kein Recht, sich Sorgen zu machen. Dieses Recht hast du nicht mehr. Wir nehmen uns die Freiheit, uns Sorgen zu machen, aber Recht haben wir nicht. Wenn die Bibel klipp und klar sagt, sorget euch um nichts, das ist in der Befehlsform geschrieben, im Neuen Bund, im Philippus Kapitel 4, Vers 6. Befehlsform, im Neuen Bund, Philippus 4, Vers 6. In dem Augenblick, wo die Bibel sagt, mach dir um nichts mehr Sorgen, habe ich kein Recht mehr. Du hast dieses Recht, nicht Sorgen zu machen. Was tun wir, wenn wir uns Sorgen machen? Dann nehmen wir uns die Freiheit. Fallen wir in diesem Augenblick tot um? Nein, weil Gott gibt uns ja die Freiheit, obwohl uns das Recht nicht gegeben hat. Nur schlaue Christen leben nicht gemäß der Freiheit, leben gemäß dem Recht. Also Menschen, die gelernt haben, ihr Leben weise zu leben, die stellen sich nicht die Frage, welche Freiheit hat Gott mir gegeben? Die stellen sich die Frage, welches Recht hat er mir gegeben? Du hast in deinem Leben als Christ absolut kein Recht, die Lüge aufrechtzuerhalten, die Lüge anzuerkennen. Schau, was die Bibel sagt in Römer 3, Vers 4. Gott ist wahrhaftig und alle anderen Menschen. Alle Menschen sind Lügner. Also, du hast nicht mehr in deinem Leben das Recht zu sagen, es ist nicht der Wille Gottes, dass alle geheilt sind. Das Recht hast du nicht. In dem Augenblick, wo du dir die Freiheit nimmst, das zu sagen, machst du Gott zum Lügner und deine Meinung zur Wahrheit. Du hast nicht das Recht zu sagen, es ist nicht immer der Wille Gottes, dass alle gut versorgt sind. In dem Augenblick, wo du dir diese Freiheit herausnimmst, verdrehst du genau das, Römer 3, Vers 4. Du machst dich selbst und deine Meinung zur Wahrheit und Gott zum Lügner. Aber Gott ist wahrhaftig, alle Menschen sind Lügner. Denke mal, hier steht wiederum Wahrheit der Lüge gegenüber. Wahrheit und Lüge zusammen, das geht eben nicht, du musst dich entscheiden. Wenn Gott wahrhaftig ist, ist alles andere nicht mehr wahrhaftig. In dem Augenblick, wo Gott irgendetwas gesagt hat, ist deine Meinung ja gar nicht mehr wichtig. Wie haben wir uns die Köpfe eingeschlagen und zerstritten über was weiß ich, alle Dinge, die so klar im Worte Gottes geschrieben sind. Klipp und klar sind sie niedergeschrieben. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das steht klar im Wort Gottes. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch in die Hölle kommt. Das heißt, das ist die einzige Wahrheit. Ich habe nicht mehr das Recht zu glauben, dass Gott gewisse Menschen vorerwählt hat, um sich zu bekehren und die anderen eben nicht. Das Recht habe ich nicht mehr. Die Freiheit, die habe ich, weil Gott mir meinen freien Willen gelassen hat. Und darum, meine lieben Freunde, wir müssen uns einfach wirklich auch in dem Kontext der Wahrheit und der Lüge, müssen wir uns wirklich beim Riemen reißen und müssen wir sagen, wie oft nehme ich mir die Freiheit heraus, Dinge zu tun, wofür ich nicht das Recht habe? Wie oft nehme ich mir die Freiheit heraus, Dinge zu relativisieren, die nicht mehr zu relativieren sind? Wie oft nehme ich mir die Freiheit heraus, zu sagen, naja, vielleicht war es halt der Wille Gottes, dass das so und so geschieht, obwohl ich das Recht nicht mehr habe? Wie viele Freiheiten haben wir uns herausgenommen, nur weil wir nicht augenblicklich die Konsequenzen unserer Freiheiten sehen? Weil abgerechnet wird ja erst am Ende meines Lebens. Zum Beispiel, kein Mensch hat das Recht, nicht alles daran zu setzen, um täglich in absolut vollkommene Liebe zu wandeln. Das Recht hast du nicht mehr. Denn Jesus hat sich klar positioniert. Klipp und klar, ein neues Gebot gebe ich euch, einander zu lieben. Wir haben das Recht, nicht zu vergeben. In dem Augenblick, wo ich mir das Recht, wo ich mir die Freiheit herausnehme, das zu tun, was die Bibel klar gesagt hat, dass ich nicht tun soll, in diesem Augenblick geht es hier gar nicht mehr um Recht und Freiheit. In diesem Augenblick geht es darum, dass ich den, der die Wahrheit klipp und klar in das Wort Gottes hineingeschrieben hat, zur Lüge verdrehe. Und hier wird es nämlich gefährlich. Ich kann mich erinnern, als der Herr zu mir eines Abends gesagt hat, Reinhard, du sündigst jeden Tag. Ich war schockiert. Ich war zutiefst schockiert. Was? Und er hat gesagt, du machst dir jeden Tag Sorgen. Und das ist Sünde. Du sündigst jeden Tag. Ich hätte 100.000 Gründe gehabt, warum ich mich sorgen soll. Ich hätte so 100.000 vielleicht nicht, aber viele. Ich hätte viele Gründe auf den Tisch legen können. Aber Gott, das ist leicht für dich zu sagen. Schau, welche Lasten ich trage. Schau, was ich mitgemacht habe. Schau meine Vergangenheit an. Schau, schau, schau, schau, schau. Ich hätte genügend Gründe auf den Tisch legen können, dass es nicht so leicht ist für mich, ein sorgenfreies Leben zu leben. In dem Augenblick, wo ich das getan hätte, hätte ich mir die Freiheit genommen, die Wahrheit zur Lüge zu machen. Nämlich die Wahrheit ist, sorge dich um nichts. Hat er hineingeschrieben in sein Wort. Ich habe mich in dem Augenblick entschieden, mich sofort zu beugen, mir nicht mehr das Recht herauszunehmen, mich Sorgen zu machen, mich unter seiner Hand zu beugen, Buße zu tun, wahrhaftig seine Vergebung anzunehmen und mir einen Lebensstil anzueignen, wo ich die Wahrheit aufrechterhalte und mir nicht das Recht herausnehme, die Wahrheit in Frage zu stellen. Das Recht hast du nicht. Nächstes Mal machen wir ein bisschen weiter betreffend diesem Thema. Wir sehen uns schon wieder gleich. Siehst du, hier sagt uns die Bibel, dass wir als Christen, wir haben die Verpflichtung, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Die Verpflichtung haben wir. Stell mal vor, wie haben wir das alles relativiert? Wenn Jesus im Übernatürlichen gewandelt ist. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid